Und ganz am Ende stellt sich heraus, dass ihr noch keine wirkliche Einführung in Marx habt. Und wenn dann schon die feministische Abweichung kommt, fehlt sozusagen ein Gerüst. Und jetzt versuche ich, das miteinander zu verknüpfen. Irgendwie. Mal sehen, wie das geht. Ihr könnt mich auch unterbrechen und sagen, hier weniger und hier mehr und hier länger oder noch eine Fußnote oder irgend sowas. Das Thema ist also Stückchen Einführung in den Marxismus, Frage der Geschlechterverhältnisse, Arbeit und Liebe, das hatte ich ja schon vorbereitet, wird alles zusammengebaut und das ist als Thema groß genug, dass wir das als Versuch jetzt wagen. Von Marx lernt man als erstes, dass es für die Darstellung, also wie dann die Gedanken auch von euch geführt werden, außerordentlich wichtig ist, wie man anfängt. Was ist eigentlich der Anfang? Der Anfang muss so sein, dass jeder ihn sofort versteht, also allgemein plötzlich, heißt das bei Marx, als auch, dass man aus den Elementen etwas entwickeln kann im Laufe der Zeit. Und bei Marx zum Beispiel fängt das Kapital, Band 1, so an. Der Reichtum der Gesellschaften, in welchen kapitalistische Produktionsweise herrscht, erscheint als eine ungeheure Warensammlung. Die einzelne Ware als seine Elementarform. Unsere Untersuchung beginnt daher mit der Analyse der Ware. Das hört man, glaube ich, auch wenn man von Marx noch ganz wenig weiß. Man braucht sich bloß ein großes Kaufhaus vorzustellen, dann ist klar, wovon er spricht. Ist also ganz alltäglich. Und die Vorgabe erlaubt ihm dann, von der wahren Form auszugehen, die gesamte Kritik der politischen Ökonomie zu entwickeln. Aber das ist jetzt nicht mein Thema. Das kommt jetzt nicht komplett, sondern nur in dem Maße, wie Geschlechterverhältnisse als Vergessene, aber als Eingreifende, als Unterdrückte, als wesentlich im Gesamtgebäude sich herausstellen oder herausstellen könnten. Mein Anfang ist dabei daher auch ein Satz von Marx, ein ganz pathetischer, in seiner Analyse. Ist es so, dass ihr gar nichts von Marx wisst? Nein, ne? Also in seiner Analyse der Arbeit im Kapitalismus als Entfremdung schreibt er erstens, dass die Arbeit dem Arbeiter äußerlich ist, das heißt nicht zu seinem Wesen gehört, dass er sich daher in seiner Arbeit nicht bejaht, sondern verneint, nicht wohl, sondern unglücklich fühlt, keine freie physische und geistige Energie entwickelt, sondern seine Physis abkastet und seinen Geist ruiniert. Und jetzt kommt der Hauptsatz. Der Arbeiter fühlt sich daher erst außer der Arbeit bei sich und in der Arbeit außer sich. Zu Hause ist er, wenn er nicht arbeitet. Und wenn er arbeitet, ist er nicht zu Hause. Punkt. Jetzt kann man wahrscheinlich mit wenig Fantasie sich vorstellen, dass dieser Satz, der wirklich ein Grundlagensatz von ihm ist, den feministischen Zorn geradezu weltweit erregt hat. Überall schrieben die Feministinnen dagegen, weil alle natürlich wussten, dass zu Hause wohlgearbeitet wird, wenn auch nicht von Männern. Also sozusagen die erste im zentralen Satz schon die Frauen weggelassen sind. Die Frauen bestanden dann darauf aus der Bewegung, dass die Arbeiter im Nicht-Lohnarbeitsbereich nicht nur anerkannt und gesellschaftlich sichtbar werden sollte, sie zeigten auch, dass gerade in diesem Bereich, der dann Reproduktionsarbeit genannt wurde, für eine menschliche Gesellschaft unentbehrliche Qualitäten und Formen entwickelt wurden. Sie skandalisierten also, dass es andere Arbeit als Lohnarbeit massenhaft in der Gesellschaft gibt, die von Frauen getan wird, und das ist noch eine andere Verfügung als die über Arbeitskraft im öffentlichen Raum, die im Privaten gibt, die sich über die Körper, also auch sexuell und in Gewalt geltend macht. Dass Privatheit also nicht bloß Einsperrung ist, sondern auch Aussperrung aus gesellschaftlichen Bereichen. Der Befreiungsanspruch wurde auf diese Weise von den Frauen für ein marxistisches Projekt umfassender und radikaler. Und gerade der Ausschluss aus gesellschaftlich relevanten Bereichen setzte ein Verlangen frei, an Gestaltung von Gesellschaft mitzumachen. Kurz, dieser erste Skandal in der Arbeit zu Hause setzte eine Politisierung der Frauen in Gang. Politik sollte nicht mehr länger als Sache von oben angesehen werden und von anderen. Und Stellvertretung sollte nicht mehr die richtige Politikform sein, sondern der Anspruch entwickelt werden, selbst die eigene Geschichte und damit die aller Menschen in die eigenen Hände zu nehmen. Wir haben dann ich war von Anfang an dabei, deswegen spreche ich manchmal von wir und manchmal von ich und manchmal die Frauen. Das ist ein bisschen problematisch, wenn wir dann jeweils genau die Autoren wissen müssen, können wir das in der Diskussion klären. Wir haben von Peter Weiß einen Satz für uns genommen, der heißt, aus der Ästhetik des Widerstands, wenn wir uns nicht selbst befreien, bleibt es für uns ohne Folgen. Da ist also der Politikanspruch von unten drin. Und dieser Satz war geschrieben für die Arbeiterbewegung. Nicht, wenn Arbeiter sich nicht selbst befreien, wird es nichts gelingen. Und das gilt natürlich ebenso für Frauen. Es geht also darum, jetzt in feministischem Einspruch, ich komme gleich wieder auf Marx zurück, die Einführung für euch, ne? Die vergessenen Frauen in Standpunkt und Perspektive einer Lehre unterzubringen, die ihre ganze Kritik auf die Kritik der Lohnarbeit gebaut hat. Die Frage ist, stimmt das so? Stimmt das so, dass die gesamte Kritik der politischen Ökonomie von Marx ausschließlich auf der Kritik der Lohnarbeit beruht? Das kann man ganz, ganz schwer so einfach beantworten. Ich bringe gleich die Elemente, die auf anderes verweisen. Aber in der Geschichte der Arbeiterbewegung, die sich ja auf Marx mehr oder minder beruft, ist selbstverständlich so, dass was als wesentliche Kämpfe gilt, die der Lohnarbeit gegen das Kapital ist. Es geht dann um Arbeitszeiten und ihre Verkürzung. Die emanzipatorische Perspektive, die rauskommt, ist Verkürzung der Arbeitszeit bis heute, nicht? Das kriegt ihr ja mit, dass es solche Initiativen gibt. Und Verbesserung der Arbeitsbedingungen. Beides sehr bescheidene Ziele. Und wenn in diesem Projekt dann überhaupt von Frauen die Rede ist, dann von Anfang an, jetzt bin ich in der Arbeiterbewegung nicht mehr so sehr bei Marx, also ich bin sozusagen im Marxismus jetzt, von Anfang an geht es dann darum, dass die Frauen, also wenn sie überhaupt vorkommen, ihr könnt das nachlesen, wir haben das unendlich gesammelt, wo die Arbeiterlieder, es steht ein Mann so stark wie eine Eiche oder ähnlich klingen oder alle Räder stehen still, wenn dein starker Arm es will, da hört man überall, da sind gar keine Frauen vorhanden. So, aber wenn sie dann von ihnen doch die Rede ist, dann geht es darum, sie in die Arbeiterklasse einzugliedern. Und was passiert mit der Hausarbeit, die sie bislang getan haben? Die wird abgeschafft, die ganze Welt eine einzige Fabrik. Ich habe ein paar von Zitaten zusammengestellt, falls ihr das nicht sofort schlucken mögt, als belegende Beweise. Die sind in dem Buch Die Vier in einer Perspektive zusammengestellt. Engels: Die Befreiung der Frau wird erst möglich, sobald diese auf großem gesellschaftlichem Maßstab an der Produktion sich beteiligen kann und die häusliche Arbeit sie nur noch in unbedeutendem Maße in Anspruch nimmt, möglich durch die moderne Industrie, die auch die private Hausarbeit mehr und mehr in eine öffentliche Industrie aufzulösen strebt. Aber Rosa Luxemburg, könnte man ja denken, ist eine Frau in diesem Konzert, wird anders sprechen, nein. Als bürgerliche Frau ist das Weib ein Parasit der Gesellschaft. Ihre Funktion besteht nur im Mitverzehren der Früchte der Ausbeutung. Als Kleinbürgerin ist sie ein Lasttier der Familie. In der modernen Proletarierin wird das Weib erst zum Menschen. Denn der Kampf macht erst den Menschen, der Anteil an der Kulturarbeit, an der Geschichte der Menschheit. Und noch radikaler, Lenin: Bäuerinnen und Proletarierinnen werden erdrückt, erstickt, abgestumpft, erniedrigt von der Kleinarbeit der Hauswirtschaft, die sie an die Küche und an das Kinderzimmer fesselt und sie ihre Schaffenskraft durch eine geradezu barbarisch unproduktive, kleinliche, entnervende, abstumpfende, niederdrückende Arbeit vergeuden lässt. Also habt ihr die Größen innerhalb der Geschichte der Arbeiterbewegung. die Frauenbewegung, zumal der 70er Jahre, 1970er Jahre, legte offen, dass diese Sicht nicht nur bloß negativ auf Hausarbeit und Sorgearbeit blickt, auf etwas, was man abschaffen soll, statt auch als ein Ort, in dem lokales Wissen und entsprechende Haltungen gewonnen werden, die menschlich unentbehrlich sind. Der Begriff dafür heißt Situated Knowledges. Die Frauenbewegung ist von Anfang an international, deswegen gibt es ganz viele Begriffe da drin, die englisch auftreten. Sondern sie legte auch noch fest, dass mit der Kritik der Lohnarbeit nicht alles erledigt ist, dass weitere Herrschaft abzubauen ist, nämlich die der männlichen Verfügung über weibliche Arbeitskraft durch Einsperrung ins Haus, sexuelle Verfügung bis zur Gewalt und Aussperrung aus allen Entscheidungsprozessen. Niedrige Bezahlung, wenn die meist notwendige zusätzliche Erwerbsarbeit aufgenommen wurde, von denen das meiste bis heute anhält und entsprechend ideologisch abgesichert ist, etwa durch die Behauptung, dass Glück wesentlich in der Familie, Entwicklung der Kinder bei den Müttern angesiedelt sei. Das müsstet ihr auch noch kennen, das wird jetzt schon wieder gelehrt, dass das so ist, nicht, dass die Mütter dann wie die Schimpansen ihre Kinder mit Tüchern um den Leib gewickelt haben, weil die in dieser Wärme so besonders gut gedeihen. Der Protest aus den Frauen gegenüber dieser Haltung, jetzt, die ich eben von Engels Leni Luxemburg vorgeführt habe, war zugleich einseitiger und umfassender als der der Arbeiterbewegung. Zum Beispiel Maria Rosa Dalla Costa, die gilt als die Begründerin der Hausarbeitsdebatte, verknüpfte Frauenunterdrückung mit der Funktion unbezahlter Hausarbeit für die Reproduktion kapitalistischer Gesellschaften überhaupt und forderte die Frauen auf, jetzt kommt ein Zitat von ihr, sich gegen die Nichtbezahlung der Hausarbeit, die Unterdrückung ihrer Sexualität, die Trennung der Familie von der Welt draußen zur Wehr zu setzen. Sie rief zum Hausfrauenstreik auf, da kamen 44.000 in Italien zu diesem Streik. Frauen hätten genug gearbeitet und sollten den Mythos der Befreiung durch Arbeit zurückweisen. Und so gibt es eine ganze Reihe von Feministinnen da aufgelistet, was sie jeweils zu dieser Frage sagen. Zum Beispiel ganz lustig ist Sigrid Betz-Göckel, falls sie jemand noch kennt. Die Lohnarbeiterinnen haben in der Regel keine Hausfrau zu ihrer persönlichen Bedienung zur Verfügung. Ungleich der Lohnarbeiter haben die Lohnarbeiterinnen keine Hausfrau, die sie persönlich bedient. Hausfrauen ohne Lohn und Lohnarbeiterinnen ohne Hausfrau sind die widersprüchlichen Realisierungsformen weiblichen Arbeitsvermögens. Gerade weil in diesen Fällen von einem Standpunkt gesprochen wurde, der nicht in der Klassenherrschaft allein die Unterdrückung der Frauen und der Ausbeutung festmachte, kamen andere Dimensionen des täglichen Lebens nach vorn. Zum Beispiel, das kommt später, wenn ich Marx dazwischen geschoben habe, jetzt erst noch die Tatsache, sich das so vorzustellen, Befreiung so vorzustellen, dass die gesamte Gesellschaft eine einzige Fabrik wird und Volksküchen und Volkskindergärten und weiß nicht was noch alles, Volkswäschereien und so weiter, die gesamte häusliche Arbeit übernehmen, die also die Geschichte der Arbeiterbewegung orientiert, erwies sich als ein Irrtum, ermöglicht durch die Nichtwahrnehmung aller Tätigkeiten, die dem Leben selbst gelten. Das müsst ihr euch wirklich so vorstellen, dass die nicht wahrgenommen werden. Einfach so, wenn ihr die Geschichte lest, es sind ja hier genügend Männer im Raum, können das für sich überlegen. Wenn sie einen Lebensplan machen, kommt da eigentlich vor, dass irgendwie zwischen spätestens 30 und 40 irgend so eine Pause ist oder irgendwie ein Karriereknick oder irgendetwas, dass man das Leben anders planen muss. Kommt Leben überhaupt daran vor oder wird es nicht gesehen? Oder als die PDS anfing, wir sind ja hier in dieser Gegend, sagte der neue PDS-Vorsitzende, meine Frau muss nicht arbeiten. Soll heißen, sie geht nicht mehr einer Lohnarbeit nach, sondern bleibt zu Hause, wo einfach gar keine Arbeit ist. Also die Nichtwahrnehmungen, Wahrnehmung aller Tätigkeiten, die dem Leben selbst gelten. Pflege, Liebe, Freundlichkeit, Fürsorge für Kleine, für Alte, für Behinderte, für Kranke. Ein ganzer Bereich, der als nebensächlich unwichtig oder wie bei Marx wahrgenommen wurde, der der Auffassung war, es müssen natürlich für jede neue Produktionsstufe immer die Ersatzmänner wieder vorrätig sein. Aber darum müssen wir uns nicht kümmern, das können wir getrost den Arbeitern selbst überlassen, dass sie sich vermehren und dann kommt die nächste Generation. Womit wir es jetzt zu tun haben, wenn wir das auseinanderlegen, ist leider ein bisschen ein vielschichtiges Feld. Einerseits gibt es Irrtümer und Weglassungen, die wir Marx zuschreiben können. Sagen, du hast an dieser Stelle wirklich keine Augen für alles gehabt oder für Wesentliches nicht. Einerseits. Andererseits im überlieferten Marxismus, also in dem, was die Arbeiterbewegung daraus gemacht hat, kann es Irrtümer geben in Bezug auf Marx und was er wollte. Drittens, die Feministinnen, die jetzt Einspruch erheben vom Standpunkt des Lebens und seiner Sorge, von Liebe bis Solidarität, vom Sozialen und der Möglichkeit in dieser Welt überhaupt freundschaftlich miteinander umzugehen und zu leben, die können sich zu Recht in ihrer Kritik gegen Marx äußern oder aber wiederum Fehler gemacht haben. Und all dieses, wenn ich das jetzt kurz an einigen Punkten nenne, könnt ihr so schnell gar nicht nachvollziehen. Das heißt, ihr müsst mir folgen und sagen, es scheint uns überzeugend, was du sagst. Aber natürlich ist es besser, selber zu denken und es dann entsprechend nachzulesen, mich zu fragen, wo steht das in dieser Form? Es ist zudem uneinheitlich. Man muss das unbedingt selbst studieren. Der Pfad, den ich durch diesen Schummel ziehe, der muss natürlich auch etwas vereinfacht sein, damit wir überhaupt irgendwie da durchkommen. Und im Kernstück jetzt Arbeit für Marx, das Kernstück. Es geht immer um Arbeit und Zuhause, wenn wir die Feministin mit da drin haben. Im Kernstück müssen wir selbst schon wiederum zwei Bereiche studieren, nämlich was sagte Marx dazu und was sagt der Marxismus dazu. So. Das machen wir nur punktweise, also nicht 4 Stunden jetzt. Ausgehend von dem ersten Satz, in der Arbeit fühlt er sich nicht zu Hause und zu Hause ist er, wo er nicht arbeitet, schrieb ich in einem dieser Texte die schmerzhafte Erinnerung an die Langsamkeit, mit der Kinder aufwachsen, gab mir den Anstoß, von der Logik zweier Zeiten zu sprechen und damit Kritik zu üben an der Forderung, dass Haus- und Kinderarbeit bezahlt werden sollte. Dass also die Arbeit zu Hause in die Lohnarbeit einzuziehen wäre. Ihr könnt euch vorstellen, dass die vielen Frauen unterwegs viele Lösungen versucht haben, damit fertig zu werden. Eine davon war, Hausarbeit zu bezahlen und dann ist sie auch Lohnarbeit und dann sind wir das Problem los, dass sie nicht da drin vorkommen. Es gibt viele andere Möglichkeiten, eine riesige Debatte, heißt die Hausarbeitsdebatte oder Englisch Domestic Labor Debate. Aber ich lief sofort Sturm, sagte, so können wir das nicht machen. Arbeit in die Lohnarbeit einzubeziehen soll. Stattdessen geht es darum, diese beiden Bereiche anders zu verknüpfen. Ich schrieb also, es ist die doppelte Entzweiung, die Trennung der Sinnenfreude und des Lebenssinns von der Arbeit und die Teilung der Arbeit in solche, die einen Lohn bringt und solche, die in dieser Hinsicht nichts gilt, die in der Metapher von nicht in der Arbeit zu Hause sein von Marx ausgedrückt ist. Und in dieser Verkehrung besetzen die Frauen das Zuhause, den Randbereich, der gleichwohl Zuflucht ist, ein verkehrter Ort der Hoffnung. Es schiebt die Kritik auf eine andere Ebene. Es gibt Marx auf andere Weise recht, als nur die Hausarbeit in die Lohnform zu ziehen. Was nämlich passiert ist, eine unterdrückende Überhöhung der Frauen wird überlebensnotwendig für die männlichen Lohnarbeiter. In der familiären Zusammenarbeit beider Geschlechter wird sie dauerhaft befestigt. Und aufrufen zur Revolution, dachte ich, wäre es nicht eine revolutionäre Tat, hier einiges durcheinander zu bringen, um eine neue Ordnung herbeizuführen, um die Bereiche des Lebens aus ihrer Randständigkeit zu holen, müsste der Bereich allgemein werden, also für alle gelten, und aufgewertet zugleich. Und im gleichen Zug müsste der Bereich, der als gesellschaftliche Arbeit gilt, von den Frauen besetzt und in seiner Dominanz entkräftet werden. Also Erwerbs- und Lohnarbeit ist so doll wieder auch nicht. Wenn beide Geschlechter sich in alle Bereiche teilen, ist eine Dimension, die die bisherige zerstörende Struktur bestätigte, ist ein Herrschaftsverhältnis aufgebrochen. Dies scheint mir eine Voraussetzung, um die Liebe zurück in die Arbeit zu bringen. Das war meine Frage im Anschluss an Marx. Und die Bewegung der Frauen wird damit zentral für die Vermenschlichung der Gesellschaft. Wenn ihr das wirklich jetzt, wenn ihr jetzt Zeit hättet, das sorgfältig zu durchdenken, würde euch auch auffallen, dass das ein ziemlich großer Hammer ist und ein ziemlich kleines Geräusch herauskommt. Nämlich irgendwie war ich trotz allen Aufruhrs und grundsätzlicher Überlegung lediglich in der Zwei-in-einem-Perspektive gelandet, die, wie wir aus heutiger Erfahrung wissen, politisch nicht bei der Liebe in der Arbeit handelt, sondern bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie, wie Ursula von der Leyen das propagiert, also moderne CDU-Politik, was zugleich weniger romantisch ist, als Liebe und Arbeit zusammenzubringen, als vielmehr eine permanente Überforderung, kurz Stress. Es war also nicht genug. Diese Idee ist nicht ausreichend genug. Das andere Leben muss erst noch neu erfunden werden, jenseits von Lohnform und Hausfrauenform. Ich habe die beiden jetzt als Formbegriffe gesprochen. Das Doppelleben, das einem die Vereinbarkeit von Beruf und Familienpolitik abverlangt, bringt eine Schizophrenie in die gesamte Lebensweise. In der Zeitlogik zunächst, weil man immerzu zwischen der Anspannung nach der Logik Zeit ist Geld, schneller, rationeller, automatisierter, besser, und der umgekehrten, je mehr Zeit man in Ruhe aufbringt, desto wahrscheinlicher gelingt der Arbeit im Umgang mit dem Leben. Dazwischen wird man zerrissen. Das kann man merken, wenn man zum Beispiel ein Kleinkind hat, würden vielleicht hier einige sein und hat ganz viel zu tun und sitzt am Sandkasten. Und die unendliche Zeit muss man ein Förmchen ansehen oder mit Sand drin. Und sehr, sehr langsam wachsen diese Kleinen und man hat so rasend viel zu tun und muss sich zur Ruhe zwingen. Dazwischen wird man aufgerieben. Ich selbst forschte zu der Zeit, war in der Frauenbewegung von Anfang an, forschte aber in der Zeit über Arbeit unter den Bedingungen von Hightech-Technologie und daneben über Frauenunterdrückung und Frauenpolitik. Ich wurde damit zu einem Brennpunkt einer allgemeinen gesellschaftlichen Heuchelei. Ich führte nämlich die beiden Forschungen nebeneinander her, wie man auch Beruf und Haushalt und Kind nebeneinander her betreibt oder erledigt, als hätte das beides miteinander gar nichts zu tun. Das habe ich viele Jahre gemacht. Es gibt einige feministische Irrtümer, die ich ganz schnell ausräume, weil sie vielleicht doch von einigen Kundigen von euch aufgebracht werden. Ein Gedanke im Zorn gegen Marx war, Marx hätte gesagt, Frauenarbeit sei nicht produktiv. Das hat er nicht gesagt, sondern er hat gesagt, vom Standpunkt des Kapitals ist alle Arbeit nicht produktiv, die keinen Mehrwert bringt. Dann kann man sagen, also auch Frauenarbeit nicht, ja, das kann man sagen. Vom Standpunkt des Kapitals ist auch Frauenarbeit zu Hause nicht produktiv, weil sie keinen Profit und keinen Mehrwert bringt. Sodass es nicht eigentlich Frauenherabsetzung ist, sondern Kapitalismuskritik, was auch in diesem Zitat von in der Arbeit zu Hause sein angezielt ist. Aber jetzt gehe ich erst nochmal zurück zu Marx, wegen dieser Einführung von euch. Was dachte denn Marx über Arbeit? Erstmal ist der zweite Irrtum, der wirklich in der Frauenbewegung damals verfolgt wurde, in dicken Büchern, war, dass Marx einen Arbeitsbegriff erfunden hat, der zugleich die Frauen erniedrigte und ausschloss. So. Alle Frauenarbeiten im Haus eben dann nicht aufnahm. Der Irrtum oder der Fehler, der da drin ist, Marx hat überhaupt gar keinen Arbeitsbegriff erfunden, sondern er fand den fertig vor. Ich sage euch gleich, was Marx mit dem gemacht hat. Er hat, immer ist es günstig zu sehen, er arbeitet nämlich so, er nimmt alles auf, was in der Theorieentwicklung schon ist, Und dann zweifelt er es durch und verschiebt es. Und genau so ist das mit dem Arbeitsbegriff. Er hat die Auffassungen über Arbeit in der Nationalökonomie oder in der bürgerlichen Ökonomie konnte er gebrauchen. Die waren weit vorangeschritten von Aristoteles bis Ricardo und Smith. Seine Zutat ist dann, dass ich muss die Zutat einen Satz später bringen, sonst ist die Satzstrategie blöde. Er dachte darüber nach. Nee, ich kann doch die Zutat sagen. Seine Zutat ist, es geht im kapitalistischen Produktionsprozess bei der Ausbeutung von Arbeit um Wertakkumulation. Mehrwert zu schaffen oder einzuheimsen, Gewinne zu machen, Profite zu machen, was immer ihr jetzt heute dazu sagt, das ist das Wesentliche für die kapitalistische Produktionsweise. Und wo kommt der Mehrwert her? Das ist eine zentrale Frage. Und er geht jetzt so vor, wie ich dann hinterher mit der Frauenfrage vorgegangen bin oder noch vorgehe. Er geht so vor, dass er sagt, eine Möglichkeit ist, es ist Betrug. Das dekliniert er durch und stellt fest, nein, es gibt da Regeln und Gesetze und es gibt den Tausch und alles geht seinen richtigen Gang. Betrug ist nicht die Regel im Kapitalismus, obwohl es im Augenblick so aussieht, als sei das die Hauptsache, ist das zu Marx-Zeiten nicht so, dass dauernd diese Manager diese Milliarden auf die Seite bringen und so, sondern der geregelte Kapitalismus läuft etwas anders. In ihm muss ja der Mehrwert vorkommen und nicht durch Spekulationen am Finanzmarkt. Also wenn alles ohne Betrug geht, auf der Ebene von Tausch und Zirkulation, dann ist es wahrscheinlich, dass der Mehrwert in der Produktion, also in der Fabrik entsteht. Dann sucht er dort und stellt fest, dort entsteht er auch nicht. Aber wie dann? Wenn er weder in der Produktion noch in der Zirkulation entsteht, wo kommt er denn dann her? Und seine Antwort ist, wo ist meine nächste Seite? Das ist nicht seine Antwort. Ich finde sie gleich. Seine Antwort ist, es werden also Waren gegen Waren getauscht und es muss unter all diesen Tauschelementen muss es eine Ware geben, die mehr wert ist, als sie zu ihrer Herstellung oder Wiederherstellung braucht. Das muss die Lösung sein. Das ist also wie als ob es durch Zauberhand geschieht. Sonst geht es immer alles geregelt zu, aber da muss eine Ware sein, die hackt diesen Mehrwert und diese Ware, jetzt ist also die Zutat Marx, ne? Diese Ware ist die wahre Arbeitskraft. Sobald, man kann sich das jetzt dann auch vorstellen als Erleuchtung, sobald die Arbeitskraft auf den Markt tritt und zur Ware wird, heute heißt das in Wert gesetzt wird, sobald dieses geschieht, dann kann Mehrwert entstehen, weil nämlich, um einen neuen Arbeiter herzustellen, man weniger braucht als der dann an neuen Werten schaffen kann. Das kann man leicht verstehen. Das ist ein sehr komplizierter, langwieriger Forschungsprozess gewesen, bis er darauf kommt. Wenn ihr das lest, im Kapital selber, es geht endlos. Immer werden die Gleichungen durchgerechnet. Wo kommt denn dieses gemeine Zeug genannt Mehrwert her, wenn alles gerecht zugeht? Es geht alles gerecht zu, es muss also eine Zauberware dazwischen sein. Und die Zauberware ist nicht die Arbeit, wie auch Marx eine Weile geglaubt hat, sondern die Arbeitskraft. Der Unterschied ist, dass nicht die Arbeit verkauft wird, sondern die Arbeitskraft. Das heißt, dass er etwas tun kann und eingesetzt werden kann, der Arbeiter dann, der Lohnarbeiter wird verkauft und dann gibt es einen Berg von Schlussfolgerungen, nicht? Es wird gekämpft um die Lohnhöhe und sonst was und das ist variabel oder historisch, moralisch, je nach den Kämpfen der Gewerkschaften und so weiter unterscheidet sich das, aber wichtig ist immer zu sehen, es ist die Arbeitskraft, die verkauft wird. Das hat nämlich Folgen, das bedeutet, dass wenn man sie nicht anwendet, gibt es keinen Mehrwert. Genauso wie wenn man Maschinen nicht anwendet, ist das toter Rost. Aber die Arbeitskraft ist nötig, um diese toten Maschinen zum Leben zu erwecken und dann Waren zu produzieren noch und noch und daraus dann den Mehrwert zu ziehen. Das ist also die Zutat von Marx. Und die kommt zu folgendem Paradox in der Diagnose. Es passieren jetzt ungeheuerliche Dinge. Kapital kann sich endlos vermehren. Maßlos. Rastlos. Diese sind die Begriffe, die er dafür benutzt. Endlos, maßlos, rastlos, grenzenlos. Und um das zu tun, geht es in einen Paradox über, welches Krise auf Krise produziert, nämlich es zerstört seine eigene Grundlage. Das hört sich kompliziert an, aber das könnt ihr auch ganz leicht verstehen. Die Idee ist natürlich, wenn ich aus Arbeit mehr Arbeit ziehe, ist es günstig, den Anteil der Arbeit an meinem Produkt zu verringern. Das tue ich, indem ich Produktivkräfte entwickle, die immer weniger lebendige Arbeit nötig machen. Indem ich das tue, zerstöre ich die Grundlage meines Profits, wie Marx es sagt, den Arbeiter und die Erde. Auf Deutsch, die Arbeitslosigkeit tritt auf, statt dass die Arbeiter immer reicher werden. Je mehr sie arbeiten, desto mehr sind sie arbeitslos und haben gar keine Arbeit mehr. Und die Ressourcen gehen zu Ende, die Erde wird verbraucht. Und diese beiden sind die Grundlagen des kapitalistischen Reichtums, der Arbeiter und die Erde. Und in ihrer Logik zerstören sie sie unaufhörlich. Früh seht ihr also Marx schon mit der Ökologiefrage befasst und mit solchen wunderbaren Sätzen wie, dass die Erde gehört doch aber niemanden, auch nicht den Kapitalisten, und die Menschen haben die Aufgabe, sie verbessert zu hinterlassen und nicht aufzubrauchen. Das könnte man immerzu auf Plakate heute schreiben. Jetzt möchtet ihr noch wissen, wieso Marx in Bezug auf was er zur Arbeit denkt, für Feministinnen anknüpfbar ist, oder soll ich zu den Geschlechterverhältnissen übergehen? Ich kann euch ja nicht zusammen fragen, weil ihr ja nicht in einer Stimme antworten könnt. Maike. Ja, zu was? Sondern noch zur Arbeit was sagen. Ich versuche das knapp zu machen. Also Arbeit ist für ihn so zentral, in der Übernahme jetzt schon von den verschiedenen Nismus, Ricardo und wen ihr noch davon alles kennen könntet, weil in der Arbeit sich Herrschaft und Befreiung kreuzen, Mühsal und Genuss, Entfremdung und Selbstverwirklichung, Entwicklung und Nichtentwicklung, Notwendigkeit und Freiheit. Also gestalten sich in der Arbeit die Verhältnisse der Menschen zueinander und zum Kapital. Sodass, deswegen interessiert es Marx so, Arbeit eine Triebkraft für menschliche Entwicklung wird und zugleich ihre Schranke. Ich glaube, das kann man eigentlich selber alles denken, wie das passiert und warum das passiert, wenn man sich vorstellt, dass Arbeitskraft zur Ware wird und infolgedessen in diesen Kreislauf kommt, immer schneller, immer rationeller, immer automatisierter von Nutz zu werden. Das ist das eine. Zum Zweiten ist es, Arbeit gilt ihm als Bindeglied zwischen Armut und Reichtum, als widersprüchliche Voraussetzung für beides, das ist auch klar. Indem man fremde Arbeit einsetzt, kann man sehr reich werden und man kann, sollte jetzt Folgendes tun, da nimmt er den Mondeville, 1700 irgendwas, der vorschlägt, das Beste, was einer Gesellschaft passieren kann, ist, eine Menge arbeitsamer Arme zu haben, deren Bedürfnisse nicht zu befriedigen ein Fehler wäre, aber sie ganz zu befriedigen ebenso falsch. Denn man muss sie, nichts wird sie an der Arbeit halten, außer wenn sie das Bedürfnis haben, etwas zu essen und etwas zu wohnen und etwas zu leben. Das ist ganz aktuell bis heute. Deswegen sollte jede Nation darauf achten, dass sie viele arbeitsame Arme hat. Das zitiert der Marx von diesem Mondeville. Und warum nimmt er Arbeit in sein Zentrum? Weil er meint, dass in der Arbeit alle Knechtschaftsverhältnisse der Menschen enthalten sind, weil das Geldvermögen als Befehlsrecht über Arbeit vorkommt. Das ist aber auch klar, das wird euch auch so gehen, wenn ihr mal versucht, ohne Geld zu leben. Und er hat dann solche pathetischen Sätze wie, das Kapital ist der ganz sich selbst abhanden gekommene Mensch. Das ist diese Hegelsprache in Marx, die führe ich jetzt nicht weiter aus, weil ihr ihn anders leichter versteht. Was denkt er denn, was in der Arbeit, die jetzt entfremdet ist, das hatten wir schon, wo der Mensch, der Arbeiter nicht zu Hause ist, wo er arbeitet und Mühsal und Plage und so weiter. Was denkt ihr denn, denkt jetzt Marx, was in der Arbeit entfremdet ist von den menschlichen Wesenskräften? Und das ist eigentlich sehr erstaunlich und sehr günstig für Fragen von Frauenbefreiung. Was gerät in die Form der Arbeit, von der wir wissen, dass sie die Menschen drangsaliert? Die freie Lebensäußerung, das sind jetzt Zitate, die freie Lebensäußerung, die Selbstbetätigung, der Lebensgenuss, die Teilhabe am menschlichen Gemeinwesen, die humanisierte Bedürfnisbefriedigung, die Liebesfähigkeit, die allseitige Entwicklung der Individuen, der Verkehr der Individuen als solcher, die bewusste und freie Lebenstätigkeit als Gattungswesen. Das Zentrum ist immer, es ist die bewusste und freie Lebenstätigkeit der Menschen. Die Selbsttätigkeit gerät in dieser Lohnform außer sich und in die Fremde und so weiter. Die Menschen sind als Gattungswesen produktiv füreinander tätig und das bestimmt ihren Verkehr untereinander, das Gemeinwesen und die Entwicklung der Individuen. All dieses wird durch die Lohnarbeit zerstört. So, jetzt es gibt noch ein für unsere heutigen Diskussionen ganz witziges Zitat von Marx da drin, nämlich wie denkt er denn die Perspektive? Er denkt, sobald die Produktivkräfte so weit entwickelt sind, dass nur noch ganz wenig notwendige Arbeit, damit sich jeder wiederherstellen kann, nötig ist, sobald das ist. Also die Arbeit aufgehört hat, der Quell des Reichtums zu sein, hört und muss aufhören, die Arbeitszeit als Maß und daher der Tauschwert als Maß des Gebrauchswertes und damit stößt der Kapitalismus an seine historische Grenze. Wenn ihr das vollends mal durchdenkt und überlegt, müsste er jetzt an seiner historischen Grenze sein, denn die strukturelle Arbeitslosigkeit, die etwa in Spanien 55% der Jugendlichen betrifft und 27% von allen. Und nur in Deutschland denkt man, es gäbe Vollbeschäftigung, aber überall sonst weiß man natürlich, dass es sich um einen unglaublichen Bruch handelt und darum größere Teile des arbeitenden Volkes aus dem Arbeitsprozess auszugliedern. Empfehle euch den Roman von Zelter, Schule der Arbeitslosen. Also werden die nicht mehr gebraucht, also wird strukturell gar nicht mehr so viel Arbeit zur Erstellung des Lebensnotwendigen gebraucht, also müsste man die Arbeitszeit enorm verkürzen. Ich habe behauptet, in meinem Projekt die 4-in-1-Perspektive halbieren, aber ich wusste, als ich es schrieb, dass es falsch ist, es ist noch weniger. Also wir brauchen nicht 20 Stunden, sondern weniger, wenn wir bei gleichbleibenden Produktivkräften das Gleiche produzieren wollten. Sein Gedanke ist, dass die Entwicklung so geht, dass die notwendige Arbeit immer weniger wird. Die notwendige ist, was brauche ich, um mich zu reproduzieren. Das muss natürlich getan werden, kann nicht ganz abgeschafft werden, sondern es wird immer weniger, immer weiter zurückgedeckt durch die Entwicklung der Produktivkräfte. Und dann können alle Menschen mit dem übrigen Teil, der immer größer wird, machen, was sie wollen. Wenn ihr euch dieses vorstellt, er schreibt es wirklich so. Wenn ihr euch dieses vorstellt, seht ihr, dass ihr schon wieder vergessen habt, dass es nicht nur die notwendige Arbeit gibt, um Lebensmittel zu beschaffen, sondern da gibt es noch anderes, was beständig Arbeit macht. Nämlich Kinder, Alte, Kranke und so weiter. Die müssen ja nicht nur einmal am Tag essen, sondern immer zu. Und die notwendige Arbeit an ihnen kann also nicht in dieser Weise zurückgedrängt werden, sondern eher weitet sie sich aus. Das fehlt in seiner Perspektive, sodass ich jetzt übergehe zu der Frage der Geschlechterverhältnisse. Die Lage der Frauen, so ging die feministische Kritik zu einem größeren Teil, ist ein blinder Fleck in der Kritik der politischen Ökonomie. Das kann man eigentlich nicht nur sagen und ist nicht einfach so gebaut, sondern eher so, dass die Lage der Frauen Resultat der Entwicklung der Gesellschaft ist, aber auch in diesen Theorien vorhanden, weil man zum Beispiel feststellt, dass Marx niemals sich vorgestellt hat, dass diese große Gruppe, 54% der Menschheit, die Frauen, und die also im Kapitalismus nicht unbedingt vollzeiterwerbstätige Lohnarbeiter sind, als Subjekte selber für ihre Befreiung aufstehen würden und eintreten würden. Und also, dass es außer der Arbeiterklasse noch ein weiteres kollektives Subjekt gibt, was etwas gegen seine Unterdrückung unternehmen muss und dass man das historisch anders herleiten muss und anders erarbeiten muss. Das wäre noch nachzuholen. Deswegen gehe ich jetzt auf die Geschlechterverhältnisse über. Darin tue ich das nämlich teilweise. Also die Frage der Geschlechterverhältnisse ist eigentlich, geht erst wie Marx vor. Die Suche nach Frauenunterdrückung, wo kommt die eigentlich her, hat mich mehr als 30 Jahre beschäftigt und ich habe es immer nicht gefunden. Ich weiß nicht, wie ihr damit umgeht. Vielleicht findet ihr, Frauen sind nicht unterdrückt, aber das merkt ihr spätestens, wenn ihr irgendwann plötzlich auf dem Dorf sitzt und ein Kind habt. So jedenfalls war das bei mir. Und ich ging in die Frauenbewegung und wir suchten alle zusammen, weil ich Bedenken hatte, wenn wir den strategischen Punkt nicht finden, dann sind unsere Befreiungsversuche vielleicht falsch und gehen in die Irre. Also muss ich das genauestens begründen. Und wir haben alles Mögliche ausprobiert. Zum Beispiel, Frauen müssen mehr Ausbildung haben, damit sie politisch so toll sind wie die Männer um sie herum. Sogenannte Kompensationstheorie, das war natürlich falsch. Es war gut, dass Unmassen von Frauen in Ausbildung gingen. Die Frauenbewegung war eine Zeit der Qualifizierung sozusagen eines gesamten Frauenvolkes. Sie waren binnen kurzem qualifizierter mit mehr Abschlüssen als Männer und leider änderte sich gar nichts. Also war diese Theorie verkehrt. Also kann es dort nicht sein, aber wo kommt sie her? Kommt sie aus den Produktionsverhältnissen nicht? Weil das sind ja diese kapitalistischen mit Kapital und Arbeit und Lohnarbeit. Da haben wir schon gesehen, da sind sie nicht. Das können wir als verbucht aufnehmen. Aber wo kommt sie dann her? Und das hat ziemlich lange gedauert, bis ich auf die Idee gekommen bin, dass der Begriff der Produktionsverhältnisse verengt auf den Lohnarbeitsprozess in der Produktion falsch gefasst ist. Auch bei Marx auf die Produktion im industriellen Produktionsbetrieb gedacht, aber bei Marx finden sich auch andere Stellen und mit diesen kann man jetzt weiterarbeiten und das anders bauen, nämlich folgendermaßen. Das Resultat vorweg, damit es euch leichter fällt, dem zu folgen, Geschlechterverhältnisse sind Produktionsverhältnisse selber. Es gibt nämlich die Produktion von Leben und die Produktion von Lebensmitteln. Die Produktion von Lebensmitteln ist über Lohnarbeit organisiert. Die Produktion von Leben ist meist ehrenamtlich oder gar nicht organisiert. Das heißt, diese Gesellschaften haben keine Antwort, gesellschaftliche Antwort auf die Frage, wie die neuen Menschen wieder hereinkommen und wie die Menschen selber sich wieder herstellen und gesund halten und so weiter. Das lässt sich aber mit Marx anders beantworten. Nicht gleich aus dem Kapital, aber vorher. In der deutschen Ideologie entwirft er mit Engels zusammen ein Szenario, die diese Frage ins Zentrum weiterer Forschung rückt, nämlich Jetzt kommt er im Zitat. Unter den Momenten, die vom Anbeginn der Geschichte an und seit den ersten Menschen zugleich existiert haben, fungiert, dass die Menschen, die ihr eigenes Leben täglich neu machen, anfangen, andere Menschen zu machen, sich fortzupflanzen. Das Verhältnis zwischen Mann und Weib, Eltern und Kindern, die Familie. Diese Familie, die im Anfang das einzige soziale Verhältnis ist, wird späterhin, wo die vermehrten Bedürfnisse, ist immer noch Marx im Original, neue gesellschaftliche Verhältnisse und die vermehrte Menschenzahl neue Bedürfnisse erzeugen, zu einem Untergeordneten. Also dieses Verhältnis von Mann und Frau in der Familie wird mit der Entwicklung der Bedürfnisse ein untergeordnetes Verhältnis. Und von Anfang an gilt, die Produktion des Lebens, sowohl des eigenen in der Arbeit wie des Fremden in der Zeugung, erscheint nun schon sogleich als ein doppeltes Verhältnis. Einerseits als natürliches, andererseits als gesellschaftliches Verhältnis. Gesellschaftlich in dem Sinne, als hierunter das Zusammenwirken mehrerer Individuen verstanden wird. Hieraus geht hervor, dass eine bestimmte Produktionsweise oder industrielle Stufe stets mit einer bestimmten Weise des Zusammenwirkens oder gesellschaftlichen Stufe vereinigt wird und diese Weise des Zusammenwirkens ist selber eine Produktivkraft. Also die Geschichte der Menschheit muss stets im Zusammenhang mit der Geschichte der Industrie und des Austausches studiert und bearbeitet werden. Macht es euch eigentlich Spaß, Marx bei sowas auf Einseitigkeiten zu ertappen oder ist es so schwierig zu verstehen? Also es ist nicht so schwierig zu verstehen, was ihr jetzt denkt, was immer zusammen studiert werden muss, so. Wir können das aber sofort ergänzen, dass also die Geschichte der Industrie und des Austausches umgekehrt immer mit der Geschichte des natürlich-gesellschaftlichen Verhältnisses, der Organisation, der Fortpflanzung studiert werden muss. Der Hinweis von Marx, dass diese Familie genannte Organisation zu einem untergeordneten Verhältnis wird, legt zudem nahe, diesen Prozess der Unterordnung, der gesellschaftlichen Bedeutungsverschiebung von Familie eigens zu erforschen. Es gibt in der deutschen Ideologie eine Reihe von Hinweisen, wie die Entwicklung in diesem Bereich vorangeht. Elementar wird, es kommt wieder ein Zitat, die ungleiche, sowohl quantitative wie qualitative Verteilung der Arbeit und ihrer Produkte, also das Eigentum. Dass in der Familie, wo die Frau und die Kinder die Sklaven des Mannes sind, schon seinen Keim, seine erste Form hat. Die freilich noch sehr rohe, latente Sklaverei in der Familie ist das erste Eigentum, das übrigens hier schon vollkommen der Definition der modernen Ökonomen entspricht, nach der es die Verfügung über fremde Arbeitskraft ist. Also aus diesem Familienverbund und dieser Weise der Verfügung über fremde Arbeitskraft macht Marx seine Theorie über die Lohnarbeit in der Folge. Die Teilung der Arbeit erfolgt auf der Grundlage von Überschüssen und bringt sie hervor, wie zuvor die selbstständige Produktion der Lebensmittel ein Ergebnis der Vermehrung der Bevölkerung ist und sie befördert. Arbeitsteilung ist die Möglichkeit, dass der Genuss und die Arbeit, Produktion und Konsumption verschiedenen Individuen zufallen. Sie ist damit widersprüchliche Voraussetzung von Herrschaft und von Entwicklung zugleich. Das kann man auch noch verstehen, ne? So gibt es zwei übereinander lagernde Herrschaftsstrukturen als widersprüchliche, für den Fortgang der Geschichte, nämlich die der Verfügung über die Arbeitskraft in der Lebensmittelproduktion und die der Männer über die Frauen in der Reproduktion. Das Ineinander macht das die Entwicklung der Menschheit zugleich mit der Zerstörung ihrer Grundlagen voranschreitet, gestützt und getragen durch Geschlechterverhältnisse, in denen als Natur gerade das sozial Überformte aus Herrschaftsgründen behauptet wird und gerade dadurch die sinnlich-körperliche Substanz aus dem Blickfeld verschwindet. Soweit haben Marx und Engels das alles skizziert. Ihr findet eigentlich alle Ausgangspunkte, die dann in feministischer Forschung weitergearbeitet werden. Nach diesen skizzenhaften Anfängen verlassen sie den Bereich der Geschlechterverhältnisse und wenden sich der Kritik der politischen Ökonomie weiter zu, nämlich ins Zentrum rückt jetzt nur noch Kapitalverhältnis, Arbeit, Industrie, Arbeit in der Industrie und Austausch. Was jetzt fehlt, ist, dass alle diese Elemente, was immer passiert, kodiert ist in Geschlechterverhältnissen. Es gibt keinen Bereich, der nicht in Geschlechterverhältnissen kodiert ist. Es ist ein riesiges Forschungsfeld. Wohin man blickt, gibt es Leerstellen mit zwei E, Schweigen. Aber das Resultat, ich habe das in dem Artikel, im historisch-kritischen Wörterbuch, im Artikel Geschlechterverhältnisse ausgearbeitet. Das Resultat ist, dass Kapitalismus, wie alle Produktionsverhältnisse, die Frauenunterdrückung im Fundament hat und braucht. Sie haben keine Lösung für die Reproduktionsfrage. Wer das schon gemerkt hat, ist Rosa Luxemburg. Ich weiß nicht, ob einige von euch das Imperialismusbuch schon mal in Händen gehabt haben, Akkumulation des Kapitals. Dort kommt sie nach langen Ringen mit Marx, und sie sagt, da fehlt irgendetwas, es fehlt etwas. Wie kann man sich vorstellen, dass immer mehr und mehr und mehr produziert und akkumuliert wird, wenn gar niemand das abnehmen kann? Wenn, so wie jetzt die Akkumulationskrise auf allen Ebenen, läuft doch automatisch nur noch in Krise. Wie kann ich mir das vorstellen? Und ihre Antwort ist, es geht nur, wenn gleichzeitig mit dem kapitalistischen Betrieb gearbeitet wird, nicht nach Lohnarbeits- und Kapitalgesetzen, sodass man dort ein billiges Arbeitsreservoir findet und auch einen Absatz, Konsum. In diesem Bereich, in dem wir Frauen wissen, du guckst angestrengt. Kann man es nicht gut verstehen? Nein, du nicht mehr. Die Nicht-Lohnarbeiterinnen, wie können die für den... Also wenn die potenziell sozusagen abgenommen sind, wie soll das beschaffen? Sie müssen das über den männlichen Arbeitslohn tun. Den nennt man dann Ernährerlohn, der seit fordistischen Zeiten für die gesamte Familie ausreicht. Aber was Luxemburg daran interessiert, ist eigentlich, dass gleichzeitig anders gearbeitet wird. Andere Produktionsweisen, wo nicht in dieser Weise berechnet und getauscht wird, die es erlauben, in größerem Umfang die Sachen abzustoßen. Und das wisst ihr doch aus Kolonialismus, das ist eine Kolonialismustheorie, ne? Wie die dann von den arbeitenden Zucker- und Kaffeeplantagen und sonst was sich aneignen und geben ihnen dafür ein paar Perlen aus Porzellan oder so. Das kennt ihr doch auch. Dass die Kolonialismusgeschichte eine nicht des gerechten und gleichen Tausches ist, sondern der nackten Ausbeutung, möglich durch unterschiedliche Produktionsweisen. Wenn man den Kapitalismus sich fertig denkt, muss mit Notwendigkeit folgen, wenn man ihn sich nach seinen eigenen Gesetzen weiterdenkt, Barbarei, Krise um Krise und jede Krise die nächste vorbereitend und schärfer und Verrohung. Und in diesen ganzen Kombinationen sitzen die Frauen an grundlegender Stelle. Daher dachte ich, es ist an der Zeit, jetzt ist es an der Zeit, wo wir so stark entwickelte Produktivkräfte haben, so viel weniger Arbeit im industriellen Produktionsbetrieb brauchen, eine andere Hierarchie in die Arbeitsteilung zu bringen. Ich will jetzt nicht die 4-in-1-Perspektive zusätzlich euch vorstellen, nur mit einem Satz. Ich habe die, wie schon vorher angekündigt, die Reproduktionsarbeit und die Produktionsarbeit als zwei Bereiche nebeneinander gestellt und dann die Vereinbarkeit von Beruf und Familie von Ursula von der Leyen nochmal angesehen durch ein Bild, was sie in einem Film sah. Da war es 14 Uhr, zwei U-Bahnen fuhren ein, eine so rum und aus der einen U-Bahn sprang eine Frau mit zwei Kindern im Arm und raste bis in die Mitte der Plattform. Gegenüber kam der Mann, raffte die Kinder an sich, sprang zurück, sie sprang zurück. Und er hatte Frühschicht, sie hatte Spätschicht und sie haben geschlechtergerecht partnerschaftlich geteilt, Beruf und Familie zu teilen. Auf diese Weise, und wenn man dieses sich anguckt, sieht unglaublich aus, sieht man doch eigentlich sogleich, dass noch einiges fehlt. das Leben selbst, denn darin ist jetzt nur nichts mehr möglich. Und wer organisiert und gestaltet eigentlich diese Lebensbedingungen? Kurz, die eigene Entwicklung fehlt, Muße, Genuss, viele Sprachen, Kunst, was immer man machen wollte mit seinen Möglichkeiten und Fähigkeiten. Und die politische Gestaltung, habe ich die vier nebeneinander gestellt und gesagt, das ist unsere Perspektive. Ein Viertel unserer tätigen Zeit für jedes, und das bedeutet, dass wir für die Erwerbsarbeit nur noch 4 Stunden erübrigen können. Mehr geht nicht. Das ist die 4-in-1-Perspektive, die zurzeit durch die Landschaft läuft. Ich hoffe immer, dass ich eine Mehrheit dafür gewinne. Das geht eigentlich. Das geht eigentlich so, dass alle das verstehen und auch einsehen und sagen, genau, immer schon ist mir aufgefallen, dass ich für die wichtigen Dinge, das ist doch was anderes wichtig im Leben, keine Zeit habe. Und natürlich muss ich die Bedingungen mitgestalten und so weiter. Aber dazu gehört davor der Gedanke, warum machen wir das dann nicht einfach? Wenn wir das alle einsehen, ihr seht das auch ein, ich spreche jetzt noch eine halbe Stunde und schon habt ihr es alle wirklich eingesehen und wollt euch dafür ein. Warum machen wir das nicht? Was dagegen steht, sind unsere Gewohnheiten, unsere Handlungsfähigkeit, die Moral, die Tradition oder wie der Gramsci das sagt, der Mensch nimmt aus den verschiedenen Bereichen, wo er herkommt, ein soziales Erbe ohne Inventarvorbehalt. Und muss sich erst mühsam kohärent arbeiten, zusammen mit anderen. Oder wie der Brecht sagt, die meisten Menschen haben eine falsche Vorstellung von Herrschaft. Und sie denken, sie würden das, was sie jetzt tun, auch tun, wenn es keine Herrschaft gäbe. Das ist ein großer Irrtum, denn sie tun es aus sich heraus. Es braucht die Beherrschten, um Herrschaft fortsetzen zu lassen. Sie alle betätigen Herrschaft Tag und Nacht. Folgedessen geht das nicht so leicht. Wir müssen also viel an uns selbst verändern oder wie Marx das sagt, Selbstveränderung und Veränderung der Umstände fallen zusammen. Wenn man die Lebensbedingungen verändert, kann man nicht mehr selbst dieselbe sein. Wenn man sich ändert, kann man seine Bedingungen nicht gleich lassen. Aber indem man das eins von beiden zu ändern beginnt, ändert man sich schon und ändert das Ganze und so weiter. Feuerbach-These 3, falls ihr das nachlesen wollt. So. An dieser Stelle wollte ich Marx und den Feminismus über die Arbeit beenden und wollte noch einige Sätze zu Liebe sagen. Wie ist eure Fassungskraft? Ja, Sie halten den Daumen hoch für Liebe. Ganz gut. Ich mache es jetzt als Exkurs. Ich wollte, das ist das Letzte, was ich erarbeitet habe und wollte es deswegen ganz umfangreich machen. Jetzt mache ich es ganz kurz, soll euch den Rückgriff der Feministinnen positive Art auf Arbeit fehlte. Man kann, wie der Antonio Labriola sagt, die Geschichte der Arbeit eigentlich nur als Tragödie schreiben. Und genauso ist es mit der Geschichte der Liebe. Das verbindet die beiden Themen wieder. Und zunächst verbindet die Frage der Liebe uns mit dem Eingangszitat, mit dem ich angefangen habe, nämlich, wo ist man eigentlich zu Hause? In der Arbeit nicht. Und wo ist man dann zu Hause, wenn wir es nicht so blödsinnig denken, dass bloß es die Einzimmer-Neubauwohnung im 7. Stock ist, wo irgendjemand sauer auf einen wartet oder so, sondern in dem Zuhause ist die Sehnsucht, die Hoffnung, die Heimat, sich aufgehoben fühlen. Und wie Ernst Bloch das spricht, wir sind auf dem Wege nach etwas, was jedem in die Kindheit scheint, wo aber noch niemand war, Heimat. Und das sind nicht die Heimatvertriebenen, sondern ihr könnt vielleicht erkennen, dass die Worte zugleich vernutzt sind und ideologisch aufgerieben und zugleich doch eine Bedeutung haben, da sollte es hingehen. Und Liebe gehört in diesen Bereich, in den Bereich der Sehnsucht. So. Jetzt bin ich an der Stelle. Die Aufgabe, wenn man das jetzt innerhalb marxistischer Theorie und Praxis sucht, ist also für uns sinnliches Begehren und Gesellschaftsveränderung mit Solidarität und Freundlichkeit in der Welt zusammenzudenken. Das ist ziemlich schwierig, wie machen wir das? Also das Liebesprojekt selber als ein sozialistisches Projekt zu denken. Wenn man das sich als Arbeit macht, wie ich das mache, ist es eine furchtbare, furchtbare Strecke. Weil die ganze Geschichte von Liebeserfahrung und Liebesverlangen zwei Linien hat. Die eine ist, es gibt Sex, das ist fleischliches Begehren und ziemlich niedrig. Und dann gibt es die wahre Liebe. Das ist die, zu der wir streben und wo meistens ein Gott dazutreten muss, damit sich das uns wirklich vermittelt. So. Und die gesamte Geschichte geht dann dadurch und mit vielen Lügen und merkwürdigen historischen Ausrutschern drin über höfische Liebe, was das sei, was wirklich auch Frauenunterdrückung ist, gilt als das Allerhöchste. Ich lese das selber im Artikel Liebe. Aber zusammengefasst kann man aus der Geschichte des Studiums über die Liebe lernen, dass die Frauen darin eine ganz eigenartige Rolle spielen. Unglaublich hoch sitzen sie auf Sockeln, werden angebetet, verherrlicht, vergöttert. Die Männer liegen ihnen zu Füßen, dienen ihnen, bringen große Blumensträuße, was immer sie tun, kaufen ganze Schlösser für sie und wenn sie das Geld dafür haben. In jedem Fall ist die gesamte Geschichte eine der Anbetung von Frauen durch Männer. Die Subjekte in diesen ganzen Praxen sind Männer. Frauen sind nichts als Objekte. So haben wir sie in der Arbeit schon nicht als Subjekte der Arbeit gehabt, so haben wir sie in der Liebe ebenso wenig als Subjekte. Als Subjekte heißt, sie sind die Akteurinnen. Von ihrem Begehren wird gesprochen. Sie haben überhaupt eins. Es kann ja wohl nicht hauptsächlich das Begehren von Frauen zu sein, dass jemand vor ihnen kniet und sie anbetet oder so. Also was ist eigentlich das Begehren von Frauen in der Frage der Liebe? Dazu gibt es keine Geschichte. Wir können suchen und suchen. Also finden wir es da drin nicht. Schöne Liebesgedichte von allen Literaten der Welt. Immer sind die Frauen Objekte. Jetzt, welchen Weg kann man dann noch gehen? Man kann versuchen zu sehen, es gibt doch auch Frauen, die schreiben, nehmen wir mal schreibende Frauen und lassen sie zu Liebe sprechen. Und das habe ich auch gemacht. Jetzt muss ich dieses suchen. Marx hat sehr, sehr schöne Sachen zu Liebe gesagt. Das muss ich dazu noch sagen. Und wichtig, wichtig festzuhalten ist, Liebe, wie alle Praxen der Menschen, ist auch etwas, was in Entwicklung ist. Nicht einfach schon vorhanden und eine Seinsweise, sondern da es eine Praxis ist, und zwar eine gesellschaftliche Praxis, wo mehrere einbezogen sind, entwickelt es sich. Wie alle Sinne werden entwickelt. Das ist die Gesellschaftlichkeit des Menschen, ist damit gemeint, dass sie alle ihre Sinne entwickeln. So auch die Liebe. Und ein schönes Zitat von Marx noch. Liebe ist sowohl, auch Marx denkt so, ein Verhältnis, ein individuelles Verhältnis, als auch ein Verhältnis zur gesamten Welt. Setze den Menschen als Menschen und sein Verhältnis zur Welt als ein menschliches voraus, so kannst du Liebe nur gegen Liebe austauschen. Vertrauen nur gegen Vertrauen. Das gilt gegen die gekauften Frauen, ne? Die eben ansonsten die Rolle spielen. Wenn du liebst, ohne Gegenliebe hervorzurufen, das heißt, wenn dein Lieben als Lieben nicht als Gegenliebe, nicht die Gegenliebe produziert, wenn du durch deine Lebensäußerung als liebender Mensch dich nicht zum geliebten Menschen machst, so ist deine Liebe ohnmächtig und du bist im Unglück. Sorgfältig bei Marx ausgeführt. Und am Ende sagt er, die Entwicklung der Sinne ist ein Resultat der gesamten Menschheitsgeschichte. Das bezieht sich darauf. Bei der Beerdigung von Marx sagt Wilhelm Liebknecht, sein Hass war der Liebe entsprungen. Engels hat in die Geschichte des Liebesverlangens und der Liebe und der Frauenunterdrückung sehr, sehr viel für Frauen geschrieben, aber Zugleich hatte er diese schreckliche Idee, dass wenn das Eigentum nicht mehr, das Geld nicht mehr die Beziehungen zwischen den Geschlechtern bestimmt, also in der Arbeiterfamilie, weil sie gar keins haben, dann ist die Frauenunterdrückung weg und Liebe ist, springt wirklich rein empor. Es gibt keine Gewalt, keine Lieblosigkeit, keine Brutalität in der Arbeiterfamilie. Das wisst ihr auch, dass das, sage ich euch auch noch als Zitat, wirkliche Regel im Verhältnis zur Frau wird die Geschlechtsliebe und kann es nur werden unter den unterdrückten Klassen, also heutzutage im Proletariat. Hier fehlt alles Eigentum, zu dessen Bewahrung und Vererbung die Monogamie und die Männerherrschaft geschaffen wurden. Das bestimmt die Tradition in der Arbeiterbewegung. Es war falsch. Einer ist noch für uns, die wir als Frauen zuliebe forschten, aufzuheben, weil er enorm voranschreitend ist und zugleich auch vom Männerstandpunkt spricht. Das ist Bert Brecht. Der hat am stärksten Marx' Vorstellungen in seine Gedanken über Liebe aufgenommen und da heißt es so: Die Liebe ist eine Produktion. Sie verändert den Liebenden und den Geliebten, ob in guter oder in schlechter Weise, denn schon von außen erscheinen Liebende wie Produzierende, und zwar solche einer höheren Ordnung. Er versetzt dann die Worte in Bewegung. Die Liebenden zeigen eine Unhinderbarkeit. Sie sind weich, ohne schwach zu sein. Sie bauen ihre Liebe und verleihen ihr etwas Historisches, als rechneten sie mit einer Geschichtsschreibung. Jetzt kommt der zentrale Satz. Den Besten gelingt es, ihre Liebe völlig in Einklang mit anderen Produktionen zu bringen. Dann wird ihre Freundlichkeit zu einer allgemeinen, ihre erfinderische Art zu einer vielen nützlichen, und sie unterstützen alles Produktive. So. Das ist günstig, nicht? Er fordert dann auch noch die Menschen auf, ihr müsst, wo ist das, nicht nur Städte, Maschinen, Brücken und Weizen bauen, sondern auch eure Liebe. Jetzt habe ich euch versprochen, man kann das versuchen, man kann das versuchen, man kann das sehr schön finden, diese Formulierungen, wie von der individuellen Liebe die Freundlichkeit und die Solidarität in die gesamte Welt kommt und plötzlich alle miteinander ein sinnvolles Leben und eine sinnvolle Welt aus der individuellen Liebe kommen und die Leidenschaft, die sie haben, sich überträgt auf alles, was sie tun. Das kann man sich gut vorstellen, aber in unserem wirklichen Leben, was wir dann immer auch noch heranziehen müssen, gibt es irgendein Knirschen und irgendein Problem. Lesen wir also die Frauen. Was sagen die Frauen? Jetzt habe ich Unmassen davon gelesen. Das ist meistens schöne Literatur, aber das hindert uns ja nicht, das als Sozialtheorie mitzusehen. Ich mache mal summarisch vorweg. Wesentlich wird Liebe als Gefahr gesehen, vor der Frauen sich hüten müssen, die sie verschlingt, verkrüppelt oder, wie Doris Lessing das sagt, schwachsinnig macht. Alexandra Kollontai bringt in den ersten Jahren der Sowjetunion diese Position auf den Punkt, die verborgene Tür aufreißen, die in die freie Luft führt, auf einen Weg liebevollerer, innigerer und folglich auch glücklicherer Beziehungen zwischen den Geschlechtern, kann nur eine grundlegende Änderung der menschlichen Psyche, eine Bereicherung ihrer Liebespotenzen sein. Und zwar wie? Die neue Frau lehnt sich nicht nur gegen die äußeren Ketten auf, sie protestiert gegen das Liebesgefängnis. Sie fürchtet sich vor den Fesseln, die die Liebe bei der unserer Zeit eigenen, verkrüppelten Psychologie den Liebenden auferlegt. Kollontai hat dann dafür gestritten, die Frauen aus diesem Liebesgefängnis zu befreien, dass sie frei wären wie der Wind und einsam wie das Steppengras. Wir hatten eine Frauengruppe, wo wir das ausprobiert haben. Frauen müssen aus dem Haus heraustreten, kämpfen, als ihre tägliche Praxis begreifen und sich vom moralischen Gepäck, es müsste doch Liebe sein, befreien. Sie sieht selbst, dass diese Veränderung auf Kosten des individuellen Glücks und auf Kosten der Familie gehen muss und begreift das als die neue Moral der Arbeiterklasse, so heißt ihr Buch, dass Frauen sich außerhalb der Schwelle des Hauses entfalten. Keine Fesselung ans Haus, kein Besitzrecht des Ehemannes an der Frau. Frauen sollen Freiheit und politische Arbeit für die Gesellschaft geben und dann sie selbst, hört man sie wieder selbst sprechen, die Frau muss lernen, die Liebe nicht als den Wesensinhalt ihres Lebens, sondern als eine Stufe, als eine Möglichkeit anzusehen. Möge sie lernen, wie der Mann aus einem Liebeskonflikt nicht mit gebrochenen Flügeln, sondern mit gestellter Seele hervorzugehen. Ich habe gestern eine Frau der Linken auf dem Bahnhof getroffen, die sich mir um den Hals warf und sagte, ich vergöttere ihn, aber er mich nicht mehr. Und ich dachte, nun ja, was tue ich an der Stelle? Und dann sagte sie, das ist natürlich ein furchtbarer Konflikt, ich leide jetzt schon 3 Monate, aber ich will mit gestärkter Seele daraus hervorgehen. Habe ich gesagt, du hast Kollontai gelesen, das kann nicht anders sein, wenn man darin leidet und dann mit gestärkter Seele, weiß man schon, nicht mit gebrochenen Flügeln. Aber ihr könnt gehen, wohin ihr wollt, auch Virginia Woolf, und zwar alle schreiben Liebe als tödliche Gefahr für Frauen. Virginia Woolf zeigt, dass die Frauen in eine komplizierte Knechtschaft geworfen werden. Nämlich, da geht es um bürgerliche Frauen, die kriegen nur ganz wenig Bildung, können ein bisschen Klavier spielen und angenehm abends unterhalten und so weiter, sind aber in einem Leben voller Langeweile und Nichtigkeit und versuchen sich dann im Wohlleben mit Luxus zu entschädigen und verlangen von ihren Männern, dass sie diesen Luxus schaffen. Und die Männer sind noch relativ edel, die will zum Beispiel ein Arzt, die Jahre heißt der Roman, liest den unbedingt. Das ist ein Arzt, der will sein Leben der Forschung und der Heilung von Krankheiten der Armen widmen, kann er nicht, er muss den bestbezahlten Job in einem Kurhotel annehmen, weil er muss seiner Frau Luxus bieten, weil sie ihn nicht liebt. Sie liebt ihn dafür, dass er ihr den Luxus gibt. Anders kann sie nicht. Sie kommt dann am Ende, Virginia Woolf, auf die Idee, es ist das Eigentum, das das Leben der Männer bestimmt. Also müssen wir eine Gesellschaft ohne Eigentum aufbauen und das, was man uns abverlangt, zu den höchsten Tugenden machen, das ist Keuschheit, Armut und Demut. Ich habe lange überlegt, ob das falsch übersetzt ist aus dem Englischen, aber sie meint das, sie führt das dann auch aus. Zum Beispiel, Keuschheit ist zum Beispiel, dass man auch seinen Geist nicht verkauft. Also nicht mit den Herrschenden und für einen großen Lohn, das ist Keuschheit für sie. Und so Demut ist, dass man äußere Anerkennungen, so Medaillen und sowas oder etwas wegen äußerer Anerkennung nicht tut. Diese ganzen, es ist unheimlich schön zu lesen, diese ganzen Männer, die mit diesen komischen Rosshaaren auf den Schultern herumlaufen, mit diesen vielen Orden haben und so laufen ja Frauen nicht rum mit Rosshaaren auf der Schulter. Und das schlägt sie vor als allgemeines Miteinandersein. Ganz besonders radikal ist Simone de Beauvoir, das andere Geschlecht, das ist so dick, das ist voll von Schreckensmeldungen, was mit Frauen passiert, die sich der Liebe hingeben. Im Leben des Mannes bleibt die Liebe eine Beschäftigung, sagt sie, während sie das eigentliche Leben der Frau ausmacht. Völlige Selbstaufgabe zugunsten eines Herrn. Grund für die weibliche Haltung sei der Ausschluss der Frauen aus dem tätigen gesellschaftlichen Leben, so seien sie nicht in der Lage, irgendetwas Lohnendes zu unternehmen. Sie haben keinen anderen Ausweg als die Liebe. Um diese Vereinigung zu erzielen, will die Frau dann vor allem dienen. Sie nimmt an seinem Werk teil, findet ihre Rechtfertigung, sie macht sich zum freiwilligen Opfer. Da wird die Frau zur Sklavin, zur Königin, zur Blume, zur Dienerin, zum Strohsack, zum Kirchenfenster, zum Rehlein, zur Kurtisane, zur Muse, zur Gefährtin, zur Mutter, zur Schwester, zum Kind, je nach den flüchtigen Träumen und den zwingenden Befehlen des Geliebten. Dienen aber genügt ihr nicht. Die Frau versucht, mit seinen Augen zu sehen. Sie liest die Bücher, die er liest, schätzt die Gemälde und die Musik, die er schätzt. Sie interessiert sich nur für die Landschaften, die er schätzt, die sie mit ihm sieht, für die Ideen, die von ihm stammen. Sie übernimmt seine Freundschaften, seine Gegnerschaften und seine Ansichten. Ihr könnt euch denken, wie furchtbar wütend Beauvoir das geschrieben hat. Jede wirkliche Liebende ist mehr oder weniger eine Paranoikerin. Eine leidenschaftliche, anspruchsvolle Seele vermag in der Liebe keine Ruhe zu finden, weil sie auf ein widersprüchliches Ziel ausgeht. Zerrissen, gequält, läuft sie Gefahr, dem zur Last zu fallen, als dessen Sklavin sie sich träumte. Dieses ist eine ganz landläufige Tragödie, ein mäßiges Glück. Aber Eifersucht ist auch eine Folter, weil sie grundsätzlich wiederum die Liebe in Frage stellt. Einen Gatten zu behalten, ist eine Arbeit, ein Liebhaber zu behalten, eine Art Priesteramt. Immer noch de Beauvoir. Sie kommt zu dem Schluss, Die Liebende muss darauf verzichten, aus der Liebe eine Religion zu machen, oder sie muss auf die Liebe verzichten. Als Ausweg und Perspektive, denkt de Beauvoir, die authentische Liebe sollte auf der gegenseitigen Anerkennung zweier Freiheiten beruhen. Beide würden in der Welt Werte und Ziele finden. Am Schluss kommt sie darauf, die Frau kann nicht wesenhaft anders werden, wenn sie nicht wirtschaftlich unabhängig ist. Das ist ein ganz lakonischer Schluss. Aber ich wollte noch schreckliche Beispiele euch vorführen. Kollontai, Beauvoir, Marx, nicht Engels. Es muss noch wer da sein. Das muss ich die uns mehr ausdenken, und das ist nicht so authentisch. Das muss hier drin stecken. Ich hab's. Auf den Spuren von Kollontai gehe ich jetzt ganz in die Jetztzeit. Bachmann zum Beispiel, das ist jetzt ganz kurz, die arbeitet über die Undine von Hans Christian Andersen, das ist die kleine Meerjungfrau, und die kommt natürlich zu dem Resultat, dass die Frau unmöglich in dem Leben ist wie in der Liebe und dass die beiden so ineinander geschaltet sind, dass sie nur sterben kann. Wenn das Geständnis abgelegt ist, war ich verurteilt zu leben. Wenn ich eines Tages freikam aus der Liebe, musste ich zurück ins Wasser gehen. In dieses Element, in dem niemand sich ein Nest baut, sich ein Dach aufzieht über Balken, sich bedeckt mit einer Plane. Nirgendwo sein und nirgendwo bleiben. Das ist das Schicksal der Frau in der Liebe. Und als Realseite der Liebesschwüre nennt sie die ihr Frauen zu euren Geliebten macht. Eintagsfrauen, Wochenendfrauen, lebenslang Frauen und euch zu ihren Männern machen lasst, ihr kauft und lasst euch kaufen. Ja, dazu nehmt ihr euch die Frauen auch, damit ihr die Zukunft erhärtet, damit sie Kinder für euch kriegen. Und dann noch auf der Suche, warum willigen die Frauen ein in ihre Auslöschung, in der Liebesbeziehung, ist es immer wieder das Paar, das zur Kernproblematik wird. Ich wollte die Sucht, Teil eines Paares zu sein, ausmerzen. Das hieß, über den eigenen Schatten springen, sagt Verena Stephan, und Sigrid Weigel fasst das zusammen. Im Widerspruch zur sozialen Dichotomie der Existenz von Mann und Frau als Gesellschaftswesen steht ihre Verbindung als Geschlechtswesen. Die Komplizenschaft der Frau mit einem Repräsentanten der herrschenden Kultur in der Zweierbeziehung ist ein wesentliches Moment der schicksalhaften Einbindung der Frau in die patriarchale Ordnung durch die Liebe, welche den Aufbau einer zweiten weiblichen Kultur verhindert. Und Christa Wolf, die habe ich euch noch rausgenommen, weil wir in Leipzig sind und immer noch Reste von DDR an euch hängen. In ihrer Büchner-Preisrede verarbeitet Wolf das Auseinandertreten von Vernunft und Gefühl, zunächst mit männlicher Lösung. Büchner, Danton sagt, ein sonderbares Ding ist die Liebe. Ich werde mich in die Zitadelle der Vernunft zurückziehen. Und während die Frauen außerhalb existieren sollen. Kein Denkgebäude nimmt sie auf, sagt Christa Wolf. Sie verfolgt dann wie gehetzt die liebenden Frauen durch die Geschichte literarischer Verarbeitung. Das ist ziemlich lang, sonst hätte ich euch das rasch vorgelesen, wie sie das hintereinander baut. Jedes Attribut wird ein Hinweis auf eine weibliche Leidensgeschichte. Und sie führt die Problematik der Liebe und die Knechtschaft der Frau eng zusammen. Die Frau würde sich eher zugrunde richten, als sich einzugestehen, was ihr geschieht. Dass sie nämlich nicht Subjekt, sondern immer nur Objekt der Liebe ist. Ein blinder Fleck. So. Jetzt überlege ich, ob ich das jetzt zusammenfüge. Wie viel Luft habt ihr noch? Keine mehr, ne? Also, ich füge das kurz zusammen. Mit der Heraufkunft des Bürgertums und den für alle erkämpften, aber nur für den männlichen, weißen, reichen Teil geltenden Freiheiten der Französischen Revolution dramatisiert sich die Geschichte der Liebe. Es entsteht eine Art Leerstelle des Verlangens nach Geborgenheit, Nichtberechnung, Barmherzigkeit, Mitleid, umfassender Sorge. Dies kann dann auf dem zweiten Fundament in der Liebesgeschichte gedeihen, nämlich der welthistorischen Unterwerfung der Frauen. Diese stellt die Dialektik der Liebe still. Einziger Hoffnungspunkt scheint die selbstlose Mutterliebe zu sein. So kommt jeder von diesen Autoren, von Aristoteles über Adorno, wo immer, irgendwo kommt plötzlich die selbstlose Mutterliebe, die wirklich das Allergrößte ist und die ganz schlimmen Sachen, die zerreißenden Eifersüchteleien und sonst was nicht mitmacht. Man muss den Boden rekonstruieren. Die durchgängige Verschiebung der Frau in ein Liebesobjekt, die qua Arbeitsteilung es den bürgerlichen, männlichen Subjekten erlaubt, ihren Geschäften nachzugehen und der Liebe beiherzupflegen, als sei sie ein Hobby. Dies ist in bürgerlicher Gesellschaft der formal Gleichen nicht möglich ohne Mitwirkung der Frauen. Sie müssen dem zugestimmt haben. Ihre Unterwerfung wird von ihnen bejahend als Liebe gelebt. Die ernsthafte Geschichte der Liebe wird weitgehend von Männern erzählt, trotz dieser Konstellation. Immer wenn ernsthaft über Liebe geredet ist, müsst ihr mal nachsehen. Das sind große Männer, die dann schreiben. Wo Frauen das Wort ergreifen, geht es zum einen um die Wiederholung der Geschichten weiblicher Hingabe in unzähligen Trivialromanen. Lest ihr die auch noch? So Loro-Romane, gibt es das noch? Nein? Wo immer jemand irgendwie ganz furchtbar arm ist und jemand mächtig sich ihrer, stellt sich dann Gott sei Dank heraus, es war ein Graf und er ehelicht sie doch. Lange, lange Geschichten so. Das schreiben Frauen. Es scheint der Liebesroman die angemessene Form weiblichen Sprechens, eine Art redundantes, nichtiges Geschwätz, Abziehbilder ihrer subalternen Position. Machen Sie ernst mit sich, sagt Christa Wolf. Bringen Sie also weibliche Autoren zum anderen Frauen aus der Position von Liebesobjekten in die Subjektposition. Schieben Sie sie damit auch in die Ortlosigkeit des Nicht-so-Nicht-hier. Flucht, Abkehr, Einsamkeit, Absage, Negation sind allesamt die Perspektiven, wenn Frauen über Liebe sprechen, deren produktive Umkehrung aber noch erfunden werden muss. Diese lässt sich nicht aus den überlieferten Texten über Liebe ableiten, weil in deren Landschaften Frauen als Subjekte nicht sind. Also können wir das daraus nicht gewinnen. Es gibt nur einige, ganz wenige Ausnahmen. Eine ist Hildegard von Bingen, ewig lange her. Das ist ganz schön. Aber was machen wir? Das Projekt bleibt. Lieben ist wie Arbeiten, sinnlich-menschliche Tätigkeit, Praxis. Beide Geschichten sind als Tragödien zu schreiben. Die Arbeit ist genauso auf dem Hund wie die Liebe. Wie es nicht darum geht, die Arbeit zu befreien, so nicht die Liebe. Es geht darum, wie dies Marx historisch-kritisch rekonstruierend entwickelt, sich das menschliche Wesen als Ensemble der gesellschaftlichen Verhältnisse mit allen Sinnen anzueignen und diese dabei zu entwickeln. Die Bildung der fünf Sinne, das sagte ich schon, ist eine Arbeit der ganzen bisherigen Weltgeschichte. So, jetzt ist Schluss. Applaus